sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im Mai wollen wir beginnen mit einem Artikel aus der Frankfurter Rundschau. Dieser befasst sich mit Nazi-Hools, die hier in der BRD versuchen, Vorgehen der Nazis, der Nazi-Hools auf dem Maidan und in der Ukraine zu kopieren. Wir werden uns genauer betrachten wollen, was eigentlich bei den kommenden Europawahlen passieren wird, wie Nazi-Parteien gute Chancen haben, im Europarat einzuziehen und dort große Fraktionen zu stellen. Ehe wir hier in die BRD wieder schauen, und zwar mit einem Artikel zu einem Jahr NSU-Prozess. Dann wollen wir schauen, wie der Verfassungsschutz in Brandenburg aktiv ist, mit einem kürzeren Artikel. Ehe wir einen Artikel aus dem IZ3W, also Informationszentrum Dritte Welt aus Freiburg, Schwerpunkt euch vorstellen werden, und zwar zum Gizeh-Protesten in der Türkei. Bereits vor Monaten gab es Befürchtungen, dass der Aufstieg der Nazis in der Ukraine, der Aufstieg des sogenannten rechten Sektors, durchaus auch Auswirkungen auf die hiesige Szene haben wird, dass sich also Nazis und Nazi-Hools ermutigt fühlen. Beweise für Kontakte ukrainischer Nazis in die BRD gibt es ja durch den Besuch von einer Nazi-Delegation aus der Ukraine bei der sächsischen NPD, genauso wie eine Delegation von schwedischen Nazis in der Ukraine war und direkt anschließend es zu einem krassen Überfall in Schweden auf eine antifaschistische Demonstration kam. Und wir wollen uns jetzt mit einem kurzen Artikel aus der Frankfurter Rundschau von gestern mit den Organisierungsversuchen von Nazi-Hools hier in der BRD beschäftigen. Rechtsextreme Hooligans. Fußballnazis schließen sich zusammen. Rechtsextreme Hooligans aus ganz Deutschland planen in einem Internetforum gemeinsame politische Aktionen. Das Vorbild ist der rechte Sektor aus der Ukraine. Als die Polizisten begriffen, wer da in ihren Städten demonstrierte, schrillten bei den Beamten die Alarmglocken. Die stämmigen Männer mit den teils wilden Tätowierungen kannten sie von den Fußballspielen vor Ort, jedoch nicht von politischen Versammlungen. Das war ein gut organisiertes Zusammentreffen von rechtsgerichteten Hooligans aus dem Südwesten. Da war die Politik wohl wichtiger als die jahrzehntelange fußballerische Feindschaft zwischen Mannheim und Kaiserslautern, erinnert sich der Mannheimer Polizeisprecher Norbert Schwetzler. 200 rechte Hooligans aus dem Südwesten waren Ende März in die Kurpfalz gekommen, um eine Kundgebung des Salafisten Pia Vogel zu stören. 5 Beamte wurden dabei verletzt. Man sei gewarnt gewesen, heißt es in Polizeikreisen, wisse aber nicht, wie sich die rechten Fußballschläger koordiniert hätten. Ähnlich ging es der Gladbacher Polizei im Februar, als eine Gruppierung von rund 150 Störern, die mit einer Vielzahl von Hooligans durchsetzt war, eine Vogelkundgebung störte. Die Hochzeit der Hooligans war in den 80er und 90er Jahren, als Prügeleien in den Stadien und regelrechte Straßenschlachten zum Alltag im deutschen Fußball gehörten. Mancher Beobachter behauptete, in vergangenen Jahren gar ernsthaft, es gäbe sie gar nicht mehr. Allerdings dürften weit über 1000 Hools nach wie vor in Deutschland aktiv sein. Sie sind bestens vernetzt, verabreden sich immer wieder zu Schlägereien, was gemeinsame Aktionen, beispielsweise bei Auswärtsspielen der Nationalmannschaft, nicht ausschließt. Natürlich sind nicht alle Hooligans Rechtsradikale, doch mancherorts sind die Schläger seit mehreren Jahrzehnten fester Bestandteil der Nazi-Szene vor Ort. Das alles ahnt man, doch dass sich die Nazi-Hools vernetzen könnten und einer politischen Agenda folgen, hätte bislang kaum jemand für möglich gehalten. Die Vorbereitungen zu den Aktionen gegen die Salafisten liefen über ein geheimes Internetforum mit dem Titel »Weil Deutsche sich's noch trauen«, das einige Wochen betrieben wurde, ehe es aus Sicherheitsgründen geschlossen wurde. Die Zahl der Mitstreiter war zu groß geworden. Über 300 Nazi-Hools aus allen Landesteilen hatten sich zusammengeschlossen, um ihrem Hauptfeind den Kampf anzusagen. Anstelle uns immer gegenseitig auf die Nase zu hauen, was auch Spaß macht, müssen wir, was Deutschland angeht, Seite an Seite stehen, schreibt ein Forumsteilnehmer. Einer will Schweineblut verspritzen, ein anderer forderte Hals umdrehen und Peng. Erntet aber Widerspruch, das wäre schon zu viel Körperkontakt. Gleich, Peng, reicht. Wer das mehrere tausend Postings umfassende Forum studiert, ist überrascht, wie diszipliniert die Hooligans vorgehen. Für jeden Neuzugang im Forum muss ein Administrator aus der Region bürgen. Wie stark sie ihr Tun einem politischen Ziel unterordnen. Vielen geht es dabei nur in einem ersten Schritt um die Salafisten. Sollte die demokratische Öffentlichkeit positiv reagieren, die Omis müssen uns lieb haben, wollen sich die Fußballnazis vollends aus der Deckung wagen. Vorbild ist die Entwicklung in der Ukraine, wo Fußballschläger des rechten Sektors bewaffnete Ausschreitungen auf den Maidan gesteuert haben. Ihre Organisation ist nun an der Regierung in Kiew beteiligt. Heute in der Ukraine und morgen in ganz Europa. Right Sector. Freut sich ein deutscher Hool im Forum. Und man stehe bereit, wenn es in Deutschland zu einer revolutionären Stimmung komme. Soweit ein Artikel aus der Frankfurter Rundschau von gestern. Diesen Monat wird es ja die EU-Wahlen geben zum Europäischen Parlament und hier gibt es einen lesenswerten, hörenswerten Artikel aus der Konkret vom Mai und dieser heißt Treibhaus der Rassisten. Das Europaparlament hat zwar nicht viel Macht, bietet dafür bei Nazi-Parteien gute Chancen, sich zu entwickeln. Das Europäische Parlament gleicht in vielerlei Hinsicht der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Es wurde als politisches Zeichen geschaffen und nicht, weil es notwendig gewesen wäre. Es kostet ein Heidengeld, denn wie Thomas Paine sagt, was wir zu billig erlangen, schätzen wir zu gering. Und wie beim Turmbau zu Babel versteht einer die Sprache des anderen nicht. Seine Sitzungen sind ausgesprochen langweilig. Das Europäische Parlament hat 2010 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, deren Ziel es ist, Vorschläge zu machen, wie Debatten interessanter gestaltet werden können, damit die Parlamentssitzungen nicht mehr wie bisher im fast menschenleeren Saal stattfinden müssen. Rausgekommen ist bislang noch nichts. Und es ist eine gut geölte Maschine, die regelmäßig Resolutionen gegen Israel ausspuckt. Kurz, es ist kein Arbeitsgremium, denn es wird dort nicht gearbeitet, sondern ein Symbol, das sich fortpflanzt, indem es weitere kleine Symbole in die Welt setzt. Zwischen dem 22. und 25. Mai wird es zum 8. Mal seit 1979 direkt gewählt. Während einer Reise nach Schweden sagte EU-Kommissarin Vivian Reding kürzlich, wussten Sie, dass 80% der schwedischen Gesetze keine schwedischen Gesetze sind? Sie sind europäische Gesetze, die in schwedischer Gesetzgebung umgesetzt worden sind. Das Europäische Parlament sei das mächtigste des Kontinents. Im Vergleich mit den noch weniger wichtigen nationalen Kammern stimmt das sicherlich. Gleichwohl hat das EU-Parlament viel weniger Macht als die Europäische Kommission. Es darf dann, wenn es gefragt wird, bei Gesetzen oder Personalentscheidungen wie der über den Kommissionspräsidenten Ja sagen. Es darf theoretisch auch Nein sagen. Es darf aber keine eigenen Gesetzesinitiativen auf den Weg bringen oder selbst Personen vorschlagen. Es hat auch keine Hoheit über den Haushalt. Es hat die Funktion eines Parlaments in einer konstitutionellen Monarchie, in der die Verfassung den König in den Mittelpunkt stellt. Auch was den öffentlichen Kultus betrifft, hat die EU etwas Operettenhaftes, etwas, das an die Kauka-Monarchie oder eine mittelamerikanische Militärdiktatur erinnert, an Paraden, Säbel und weiße Uniformen mit Messingknöpfen. Laut Wikipedia hat der Berufseuropäer Jean-Claude Juncker seit 1998 nicht weniger als 71 Preise, Orden, Verdienstkreuze und Ehrendoktorwürden erhalten, darunter das Großkreuz des Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, die Goldmedaille für Verdienste um Europa, den Preis Vordenker 2014 des Finanzforums Vordenken, das Goldene Schlitzohr, den Vision for Europe Award, den Preis der Fasel-Stiftung und die Goldene Ente der Landespressekonferenz Saar. 2005 wurde er zum European of the Year ernannt, 3 Jahre später, nachdem der Euro zur Euro-Krise avanciert war, zum Joachim Banker of the Year. Im Durchschnitt bekommt Juncker alle 12 Wochen einen weiteren Orden umgehängt. Die EU hat aber nicht nur eine komische, sondern auch eine ernste Seite. Da die Wahlbeteiligung gering ist und es in einigen Ländern keine Prozenthürde gibt, fällt es rassistischen und faschistischen Parteien relativ leicht, Mandate zu erlangen. Das wiederum verschafft ihnen Büros in Straßburg und Brüssel, einen Mitarbeiterstab, Geld, Prestige und internationale Kontakte. Die tonangebenden Parteien am rechten Rand in der EU sind der Front National, FN in Frankreich und die österreichische FPÖ. Die beiden Parteien, die bei den Wahlen voraussichtlich jeweils zweitstärkste Partei in ihrem Land werden, haben im Frühjahr ein Bündnis geschmiedet und wollen im nächsten Europaparlament eine gemeinsame Fraktion bilden. Unterstützt werden sie von der italienischen Lega Nord, den Schwedendemokraten und Geert Wilders niederländische Partei für die Freiheit. Alle drei werden die Macht von FN und FPÖ nicht wesentlich verstärken. Die Wilders-Partei hat nur ein einziges Mitglied, die anderen beiden konzentrieren sich auf wenige Hochburgen, geben dem Pakt aber das Flair einer europaweiten Bewegung. Diese hat auch einen Kindergarten. Er heißt Young European Alliance for Hope, yeah, und besteht aus Nachwuchspolitikern der flämisch-separatistischen Vlaams Belang, der Schwedendemokraten, FN und FPÖ. Daneben könnte es im nächsten Europaparlament ein ganzes Biotop von braunen Abgeordneten geben. Die griechische Neonazi-Partei Goldene Morgenröte, die gegen Ausländer, Homosexuelle und Juden ist und ein Gesetz gegen Blasphemie verlangt, wird bei den Wahlen in Griechenland voraussichtlich deutlich über 10% der Stimmen erhalten und drittstärkste Kraft werden, hinter der linken Syriza und der konservativen Partei Neue Demokratie und weit vor den Sozialisten der PASOK. In Griechenland findet gleichzeitig mit der Europawahl auch die 2. Runde der Kommunalwahlen statt. Zur Wahl um das Amt des Athener Bürgermeisters tritt für die Goldene Morgenröte Parteisprecher Ilias Kasidiaris an. Gegen ihn und einige seiner Parteifreunde ermittelt die Justiz. Ihnen wird vorgeworfen, für eine Reihe von Gewalttaten verantwortlich zu sein, darunter der Mord an dem linken Rapper und Anti-Nazi-Aktivisten Pavlos Füssas. Füssas wurde in der Nacht vom 17. auf den 18. September letzten Jahres von dem LKW-Fahrer George Roupakia erstochen. 10 Tage später wurde Parteichef Nikos Michaloliakos zusammen mit weiteren hochrangigen Parteimitgliedern verhaftet. Neben Gewaltverbrechen werden ihnen auch Finanzdelikte zur Last gelegt sowie Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Den politischen Schaden aber wird bei den Europawahlen die Neue Demokratie von Ministerpräsident Samaras haben. Im Internet gibt es nämlich ein kompromittierendes Video, das auch im griechischen Fernsehen gezeigt wurde. Es zeigt Samaras Generalsekretär Takis Baltakos, der mit einem nicht im Bild befindlichen Mann über die Verhaftung der Nazi-Politiker spricht. Warum sie inhaftiert wurden, will der Mann aus dem Off wissen. Baltakos macht mit der Hand eine Geste des Telefonierens. Auf die Frage, ob Justizminister Karalambos Athanasiou und Polizeiminister Nikos Dendias den Anruf getätigt hätten, fragt er zurück. Wer sonst? Es ist zu befürchten, dass es den Neonazis gelingen wird, einen Teil der Wähler zu suggerieren, dass die Goldene Morgenröte das unschuldige Opfer einer Verschwörung wäre. In der Slowakei bewerben sich 2 ultranationalistische Parteien um den Einzug ins Europäische Parlament. Die Slowakische Nationalpartei, SNS, und die neu gegründete Christliche Slowakische Nationalpartei, KSNS. Beide Parteien gehen auf Jan Slotter zurück. Er war 1990 einer der Mitbegründer der SNS und zwischen 1990 und 2006 Bürgermeister der viertgrößten slowakischen Stadt Žilina, wo er eine Gedenkplakette für Jozef Tiso angebracht hat, der zwischen 1939 und 1945 Präsident des slowakischen NS-Satellitenstaates war. Die in der Slowakei lebenden Ungarn nannte Slotter einmal hässliche, krummbeinige, mongoloide Typen auf ekelhaften Pferden. Roma müsse man mit einer Peitsche behandeln. Homosexuelle sind für ihn Schmutz. Slotter ist in der Öffentlichkeit oft betrunken und wurde letzten Jahres wegen Autofahrens unter Drogeneinfluss zu einer Geldstrafe von 4.000 Euro verurteilt. Zwischen 2006 und 2010 gehörte seine SNS der Regierung des Sozialdemokraten Robert Fico an, wo sie den Bildungsminister stellte. 2013 wurde Slotter wegen Verschwendung der Parteifinanzen ausgeschlossen und tat sich mit einer rechtsextremistischen Splitterpartei zur neuen KSNS zusammen. Zwar sehen Umfragen beide Parteien unter der 5%-Hürde, doch da die Wahlbeteiligung in der Slowakei bei Europawahlen nie über 20% liegt, heißt das nicht viel. Gib Bulgarien den Bulgaren zurück. Stopp dem Zigeunerterror. Die Juden sind eine von der Pest verseuchte, gefährliche Rasse, die es verdienen würde, von der Geburt an entwurzelt zu sein. Das sind Parolen von Vertretern der bulgarischen Partei Ataka, Angriff, die derzeit die bulgarische Regierung mitträgt. Ataka hat eine eigene Zeitung und einen Fernsehsender. Umfragen von Jahresanfang sehen die Partei unter der 5%-Hürde, aber sie hat einen Joker. Im jüngsten Streit zwischen der EU und Russland sympathisieren die meisten Bulgaren mit der russischen Seite, was die regierenden Sozialisten in eine schwierige Lage bringt, da das kleine Land es sich nicht erlauben kann, in den EU-Gremien offen gegen die dort favorisierte Politik der Sanktionen zu stimmen. Trotzdem kam es Anfang April zu einem Konflikt mit den Brüsseler Oligarchen. Mit den Stimmen der regierenden Sozialisten und Ataka stimmte das bulgarische Parlament für ein Gesetz, wonach die 12 Kilometer, auf der die geplante russische Gaspipeline South Stream durch bulgarische Hoheitsgewässer laufen wird, als außerhalb des EU-Territoriums gilt. Vergebens hatte EU-Kommissar Günther Oettinger in einem Brief nach Sofia eine Erklärung verlangt. Ingeborg Gräßle, die für die Europäische Volkspartei EVP im Haushaltskontrollausschuss sitzt, sagt, Bulgarien riskiere, von der Vergabe von EU-Geldern ausgeschlossen zu werden. Die Pipeline erwähnte sie nicht, sondern begründete ihre Drohung mit dem Fehlen von Fortschritt und Reformen. Ataka könnte davon profitieren, dass sie sich als die einzige Anti-EU-Partei Bulgariens bezeichnet und vielleicht dank Gräßle und Oettinger weit mehr Stimmen erhalten wird als nur die ihrer rassistischen Stammwählerschaft. In Großbritannien sind Wahlen auf nationaler Ebene wegen des Mehrheitswahlrechts eine Entscheidung zwischen Tories und Labour. Bei den Europawahlen gilt hingegen ein Verhältniswahlrecht. Auch die Briten haben dann zwischen Parteilisten zu wählen, nicht zwischen Personen. So können auch britische Kleinparteien ins Europaparlament einziehen, von denen man sonst wenig hört. Das gilt etwa für die rassistische British National Party, BNP. 8% der Stimmen erzielte die BNP 2009 und entsandte den Holocaust-Leugner Nick Griffin ins Europäische Parlament. In diesem Jahr klingelten Unterstützer der BNP an Haustüren von Bedürftigen, um ihnen Lebensmittelkonserven und Waschpulver zu schenken. Nur indigenen Briten allerdings, die anderen Ethnien, hätten ja ihre eigenen Hilfsorganisationen zu Griffin. Antifaschisten vergleichen die Aktion mit dem Winterhilfswerk der Nationalsozialisten und einer ähnlichen Show, die die Goldene Morgenröte in Griechenland eine Zeit lang abzog. Die BNP rühmt sich eines guten Verhältnisses mit der Goldenen Morgenröte und auch mit der ungarischen Jobbik. Diese Parteien stellen sich offen in die Tradition des Nationalsozialismus. Sie marschieren in Uniform, nutzen faschistische bzw. dem Hakenkreuz nachempfundene Symbole und verbreiten jugendfeindliche Propaganda. Ein Jobbik-Abgeordneter im ungarischen Parlament forderte 2012, alle ungarischen Juden auf Listen zu erfassen, da sie eine Gefahr für die nationale Sicherheit Ungarns darstellten. Bei den Europawahlen wird Jobbik wohl, wie bei den ungarischen Parlamentswahlen im April, mehr als 20% erreichen und die Zahl ihrer Abgeordneten von 3 auf 5 vergrößern. Wie schwer das Leben nationalsozialistischer Politiker im Europaparlament zuweilen ist, zeigt das Zerwürfnis zwischen den beiden BNP-Abgeordneten Nick Griffin und Andrew Burns. Der Hitler-Anhänger und BNP-Chef Griffin, der gern davon erzählt, dass er diesen oder jenen umbringen würde, ist Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und 6 anderen Ausschüssen. Bronx, der schon in den 60er Jahren in der Formation National Socialist Movement aktiv war, die Anschläge auf Synagogen verübte, sitzt heute im Ausschuss für konstitutionelle Fragen und ist stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres. Beide Nazis sind also beruflich sehr eingespannt. Im Oktober 2011 trat Bronx aus Partei und Fraktion aus. Der Grund: Der aktuelle Vorsitzende der Rumpf BNP hat mich in einem Text an seine Kampfhunde als Schädling bezeichnet. In noch jüngerer Zeit hat er mich als Staatsangestellten bezeichnet. Gute Güte. Bündnisse völkischer Krawallmacher sind oft kurzlebig. Die im Januar 2007 gegründete rechtsradikale Fraktion Identität, Tradition, Souveränität im Europäischen Parlament unter der Führung von Bruno Gollnisch, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Front National, geht nur 10 Monate. Dann gingen sich ihre Mitglieder an die Gurgel. Damals waren die westeuropäischen Rassisten aber auch noch auf Nazis aus Rumänien und Bulgarien angewiesen, um auf die notwendige Zahl von 20 Abgeordneten zu kommen. Das konnte nicht gut gehen. Sind FN und FPÖ hingegen stark genug, um zusammen eine Fraktion zu bilden, konnten sie vielleicht das angestrebte Bild von Uniformität und Disziplin vermitteln. Das wird bei ihren Fans gut ankommen, denn noch viel mehr als Wähler anderer Richtungen sehnt sich der Wähler einer rechtsextremen Partei danach, Teil einer mächtigen, homogenen Volksbewegung zu sein. FN und FPÖ haben gezeigt, wie weit rechtsextreme Parteien kommen können, wenn sie sich nicht selbst durch innere Zerwürfnisse zugrunde richten, wie das in diesem Milieu üblicherweise geschieht. Wenn FN und FPÖ, und wer weiß wer noch, sich als eine europäische Kraft in Szene setzen, die in der Welt beachtet wird, könnte das EU-Parlament seine Funktion als Gewächshaus für Rassisten und Neonazis noch effektiver erfüllen. Bereits ein Jahr läuft nun der sogenannte NSU-Prozess. In diesem sind 5 Nazis angeklagt, nur 2 befinden sich in Haft. Der ganze Prozess wirkt nicht so wie ein Prozess gegen eine terroristische Vereinigung. Und eine kurze Bestandsaufnahme wollen wir euch mit einem Artikel aus der Jungen Welt vom 6. Mai bieten. Geduldig für Aufklärung. Ein Jahr NSU-Prozess. Angehörige der Opfer zeigen Stärke. Beweisaufnahme zu Bombenanschlägen steht noch bevor. Auch Ex-V-Mann Tino Brandt wurde noch nicht vernommen. Zeugen zu 10 Morden wurden bereits gehört. Die Beweisaufnahme zu 2 Sprengstoffanschlägen, die in der Anklageschrift erfasst sind, soll im Juni beginnen. Ein weiterer Verdachtsfall kam erst während der Hauptverhandlung ans Licht. Der Münchner Prozess um die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund NSU begann heute vor einem Jahr. Ob dies schon die Halbzeit ist, wird von den Verfahrensbeteiligten ernsthaft bezweifelt. Die ursprüngliche Planung sah für die Vernehmung einzelner Zeugen viel zu wenig Zeit vor, um der hohen Zahl Geschädigter und den Fragen ihrer Nebenklagevertreter gerecht zu werden. Viele mussten daher noch ein zweites oder drittes Mal geladen werden. Dadurch scheint die Reihenfolge der juristischen Aufarbeitung einer 7-jährigen Mord- und Anschlagsserie heillos durcheinander gekommen zu sein. So sollen heute 2 Polizeibeamte zu den tödlichen Schüssen auf den Kioskbesitzer Mehmet Kubaschek in Dortmund im Jahr 2006 aussagen, nachdem dessen Angehörige bereits im November 2013 gehört worden waren. Zeitsprünge. Dazwischen befasst sich das Oberlandesgericht München sowohl mit dem Mord einer Polizistin Michelle Kiesewetter 2007 in Heilbronn als auch mit der Frühgeschichte der rechten Terrorgruppe in der Thüringer Neonazi-Szene Ende der 1990er Jahre. Es vernahm Zeugen zur Ermordung von Halit Joska in Kassel, der nur wenige Tage nach Kubaschek ermordet worden war, und befasste sich mit dem Weg der Tatwaffe der rassistischen Mordserie. Nicht zu vergessen der finale Brand in der Zwickauer Wohngemeinschaft der mutmaßlichen Haupttäter, den die Angeklagte Beate Zschäpe im November 2011 legte, um Spuren zu verwischen, nachdem ihre Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Bohnhardt sich nach einem Banküberfall in Eisenach selbst erschossen haben sollen. Die Brandstiftung durch Zschäpe lässt sich am leichtesten mit klassischen kriminalistischen Methoden beweisen. Sie ist auch der einzige Tatvorwurf, den ihre Verteidiger indirekt anerkannt haben, da sie in ihren Beweisanträgen bemüht waren, den darin enthaltenen Mordversuch an einer Nachbarin zu widerlegen, ohne die Brandstiftung als solche in Zweifel zu ziehen. Bei allen anderen Taten gilt Zschäpe der Anklageschrift als planerische Mittäterin, die nicht zwingend selbst an den Tatorten gewesen sein muss. Viel Zeit investierten Prozessbeteiligte dahin Fragen zu ihrem Rollenverhalten. Wenn Zeugen aus der Neonazi-Szene sowie Nachbarn, Urlaubsbekanntschaften, Zeugenstand traten, immer wieder fiel in deren Aussagen das Wort selbstbewusst. Zumindest im Campingurlaub verwaltete Zschäpe demnach das gemeinsame Geld. Bisher schweigt sie Konsequenz. Ebenso der Mitangeklagte André Emminger und Rolf Wolleben. Letzterer sitzt als einziger außer Zschäpe noch in Untersuchungshaft. Holger Gerlach, der ebenfalls schweigt, seit er im Frühsommer letzten Jahres eine vorgefertigte Erklärung vor Gericht verlesen hatte, hat inzwischen das Zeugenschutzprogramm des Bundeskriminalamtes verlassen. In einem solchen befindet sich nur noch Carsten S., der zum Zeitpunkt der Waffenübergabe an die mutmaßlichen Haupttäter noch heranwachsend war. Er hat bisher als einziger von 5 Angeklagten Fragen zu den Tatvorwürfen beantwortet. Wenn Opferfamilien die Beweisaufnahme zum Mord an ihrem Angehörigen selbst im Gerichtssaal verfolgen wollten, müssen sie wegen des durcheinander geratenen Zeitplans zum Teil mehrfach anreisen. Dennoch, das betont Nebenklageanwalt Sebastian Schamer immer wieder, sei ein schnelles Urteil auf Kosten der umfassenden Aufklärung das Letzte, was seine Mandantin wolle. Er vertritt Gamze Kubaschik, die Tochter des ermordeten Kioskbesitzers aus Dortmund. Geheimdienstzeugen. Auch für Ismail Joska geht umfassende Aufklärung vor. Obwohl der 59-Jährige gesundheitlich angegriffen ist, nach dem Tod seines Sohnes Halid und den Verdächtigungen in seinem Umfeld, hat er einen Herzinfarkt erlitten. Dennoch wäre es für ihn, seine Frau und die Anwälte der Familie ein Erfolg, wenn Andreas Temme noch einmal in den Zeugenstand treten müsste. Der ehemals beschuldigte hessische Verfassungsschützer, der beim Mord an Halit Joska in dessen Internetcafé nur wenige Meter entfernt gewesen war und angeblich nichts bemerkt hatte, Ismail Joska hatte den Beamten im April schließlich selbst vernommen und mit den Worten »Temme, ich glaubte überhaupt nicht« verabschiedet, bevor Richter Manfred Götzl ihn entließ. Mit Blick auf die offenen Beweisanträge zum Zeugen Temme sagte Nebenklageanwalt Alexander Kietzle am Montag im Gespräch mit Junge Welt, es sei gut möglich, dass Temme noch einmal vor dem Münchner Gericht erscheinen müsse. Im Gegensatz zur Bundesanwaltschaft sei der Vorsitzende Richter Manfred Götzl konstant interessiert an der Rolle des Geheimdienstlers und zeige ein eigenes Aufklärungsinteresse. Zum Beispiel habe der Richter Temme aus einem Beweisantrag der Nebenklage vorgehalten, dass Markierungen auf einem Stadtplan der mutmaßlichen NSU-Terroristen seinen regelmäßigen Fahrt- und Wegstrecken entsprechen. So oder so werden Inlandsgeheimdienste noch Thema in diesem Prozess sein. Danach Tino Brandt, der frühere Anführer der NSU-Brutstätte Thüringer Heimatschutz, war V-Mann und steht auf der Zeugenliste. Ein Mammutkomplex wird jedoch die Beweisaufnahme zum Kölner Nagelbaumanschlag mit mehr als 20 Verletzten in der Kolbstraße 2004. Anfang Juni soll aber zunächst der Anschlag auf ein deutsch-iranisches Lebensmittelgeschäft der Kölner Propsteigasse verhandelt werden, bei dem Nebenklägerin Mashia M. 2001 schwer verletzt wurde. Thank you. ehe wir die BRD verlassen und uns den Gezi-Protest in der Türkei zuwenden, wollen wir euch einen Artikel aus der Jungle-Welt vom 30.04. vorstellen. Und dieser heißt »Tanzt die Überwachung? Der Brandenburger Verfassungsschutz überwacht nicht nur Punkbands, sondern auch Konzert- und Partybesucher.« Der Veranstaltungsort Black Flag in Potsdam ist einer der wenigen Lokalitäten, in denen ein Rest des Flairs aus der Zeit erhalten ist, als die Hausbesetzerszene in der Stadt noch stark war. Äußerst beliebt ist die alljährliche Party am 24. Dezember. Nach dem Familienprogramm treffen diejenigen, die längst nach Leipzig, Hamburg oder Tegucigalpa gezogen sind, auf die Dagebliebenen. Die Party mag eine wichtige soziale Bedeutung haben, eine politische aber wohl kaum. Schon gar nicht scheint sie geeignet, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu erschüttern. Dass gewisse Kreise das anders sehen, erfuhr der 24-jährige Student Michael Bornstedt, Name geändert, nachdem er im vergangenen Jahr, mehr aus Spaß, wie er sagt, einen Antrag auf Auskunft darüber gestellt hatte, welche Daten der Brandenburger Verfassungsschutz über ihn speichert. Die Antwort überraschte nicht nur ihn. Es wurde mitgeteilt. Sie besuchten am 24. Dezember 2011 die Weihnachtsparty im Szeneobjekt Black Flag in Potsdam, welches häufig von Linksextremisten besucht wird. Zur Aufgabenerfüllung der Verfassungsschutzbehörde Brandenburg ist es erforderlich, die vorstehend aufgeführten Erkenntnisse zu speichern, weil tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind, vorlagen und weiterhin vorliegen. Daraufhin riefen Potsdams linke Clubs und Kneipen dazu auf, weitere Anträge auf Aktenauskunft zu stellen. Mehr als 200 Personen kamen dem mittlerweile nach. Aus den vorliegenden Antworten ergibt sich ein Bild der umfassenden Überwachung der linken Subkultur in der Stadt. So speichert der Geheimdienst Daten der Besucher von Krustpunk-Konzerten und Techno-Partys, der La Dacia, des letzten besetzten Hauses in Potsdam und des Spartakus, eines städtisch geförderten Jugendclubs. Er sammelt Informationen über Veranstaltungen mit 30 Teilnehmern und über Großevents. Die in diesem Ausmaß absurd erscheinende Überwachung damit zu erklären, dass der Verfassungsschutz angesichts des Fehlens starker linker Gruppen in Brandenburg die eigene Existenz anders legitimieren muss, dürfte zu kurz greifen. Das wird beim Blick auf die Tätigkeit der Behörde in den vergangenen Jahren deutlich. Diese war Vorreiterin bei der Verwendung der seit den 90er Jahren gegen rechtsextreme Bands eingesetzten Repressionsmaßnahmen gegen linke Musiker. Wichtig ist hierbei ein Vorfall von Ende 2009. Damals zeigte ein Angestellter eines evangelischen Jugendclubs in Neuruppin die Mitglieder der Punkband Krach Agne wegen ihres Songs »Schieß doch Bulle« an. Die Jugendlichen landeten vor Gericht. Der Brandenburger Verfassungsschutz wurde so auf das Thema linke Musik aufmerksam und stellte Anfang 2010 öffentlich fest, Hassmusik ist nicht dem Rechtsextremismus vorbehalten. Kurz darauf begann die Behörde, Druck auf Veranstalter auszuüben, als linksextremistisch eingestufte Bands nicht auftreten zu lassen. Im Juni 2011 wurden auf der vom Verfassungsschutz organisierten Tagung »Kultur des Hasses, Extremisten und Musik« die theoretischen Grundlagen für die Ausweitung der geheimdienstlichen Überwachung auf linke Musiker gelegt. Zugleich wurden Zensurmaßnahmen ergriffen. Im Mai 2011 wurde auf Antrag des Brandenburger Landeskriminalamts der Song »Bullenschweine« der bekannten Punkband Slime von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indiziert. Brandenburgs damaliger Innenminister und derzeitiger Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, begrüßte dies. Der Song »Bullenschweine« ist ein wirklich widerliches Beispiel für Hass in der Musik. Zitat: In Brandenburg werden seither Punkbands geheimdienstlich beobachtet, regelmäßig werden Indizierungsanträge gestellt, denn für Brandenburgs Innenminister Ralf Holzschuhe, SPD, gilt: Ebenso wenig wie der Staat Fremdenfeindlichkeit und Hass auf Ausländer akzeptieren kann und darf, kann er Aufrufe zur Gewalt etwa gegen Polizeibeamte hinnehmen. Neben den Bands sind auch deren Proberäume und Auftrittsorte von Interesse. So wird im jüngsten Verfassungsschutzbericht bemängelt, dass Kommunen bei der Finanzierung autonomer Zentren unberücksichtigt ließen, inwiefern sie damit Gegner des Rechtsstaats unterstützten. Dass neben Veranstaltungsorten und Bands auch einzelne Veranstaltungsteilnehmer überwacht werden, ist nur die Konsequenz daraus, dass der Verfassungsschutz die Existenz einer linksextremistischen Musikszene annimmt, die gemäß der Extremismusformel das Spiegelbild der seit Jahren kriminalisierten Rechtsextremisten abgeben soll. Eine Ahnung von diesen Vorgängen scheinen zumindest einige Politiker der Linkspartei zu haben. Auf Anregung unter anderem des Landtagsabgeordneten Norbert Müller, der als Mitglied der Roten Hilfe selbst unter Extremismusverdacht steht, hat die Partei in ihren Programmentwurf für die Landtagswahlen im Herbst die Forderung aufgenommen, notwendig ist ein Ausbau der parlamentarischen Kontrolle über die Arbeit der Sicherheitsbehörden. die Gleichsetzung linker Ideen mit faschistischen Gedankengut durch Totalitarismusdoktrin und Extremismustheorie verurteilen wir und setzen uns deswegen für ein Ende der Beobachtung linker Projekte durch den Verfassungsschutz ein. Allerdings hat die Partei in den vergangenen Jahren als Koalitionspartner der SPD in der Landesregierung nicht einmal versucht, dem Verfassungsschutz Grenzen zu setzen. Am 28. Mai 2013 begannen die Gezi-Proteste, die Proteste um den Taksim-Platz, und dies ist der Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe der EZ3W, also der Mai-Juni-Ausgabe. Und wir wollen euch wenigstens einen Artikel aus diesem lesenswerten Schwerpunkt vorstellen. Und hier wird versucht zu untersuchen, weshalb die Gewerkschaften nicht Trägerinnen der Proteste der Revolte sein konnten und welche Auswirkungen der Putsch in den 1980er Jahren hatte. Genauer, am 12. September 1980 gab es eben in der Türkei einen Militärputsch. Und der Artikel will sich genauer damit beschäftigen, wie sich die Situation der Gewerkschaften hierdurch verändert hat. Und befasst sich natürlich mit dem Widerstand gegen Islamismus und Neoliberalismus. Und die Gewerkschaften? Widerstand gegen Islamismus und Neoliberalismus. Schon Wochen vor der Gezi-Revolte berichteten selbst etablierte europäische Medien über eine zunehmend intolerante Politik der AKP-Regierung in Fragen des Lebensstils. Bereits vor der Revolte bestanden wachsende Widerstände gegen neoliberale und islamische Projekte der AKP. Bereiche wie Geschlechter, Medien oder Bildungspolitik waren umkämpft. Doch im West dominierte weiter die Erzählung eines Demokratisierungsprojekts unter der Ägide einer islamisch-konservativen AKP. Die Revolte war auch eine gegen diese Erzählung und umfasste mehr als den Kampf um Lebensstile einerseits und den Widerstand gegen neoliberale Konsumptionsmuster, ein Beispiel der Stadtentwicklungspolitik andererseits. Dieser Kampf gegen die kapitalistische Rationalisierung des Raums und für selbstbestimmte Lebensweisen verschränkte die Protestbewegung mit einer Kritik am Autoritarismus und Despotismus, aber auch der Außenpolitik der Regierung. Diese unterschiedlichen Momente der Revolte verweisen auf die tiefen Widersprüche innerhalb der islamisch kodierten neoliberalen kapitalistischen Expansion. Die geplante Rodung des kleinen Gizeh-Parks für ein Einkaufszentrum in Form einer osmanischen Kaserne und die Umgestaltung des angrenzenden Taksim-Platzes stellten ein Projekt neoliberaler Stadterneuerung dar, das, wie häufig in der Türkei von der AKP gezielt, mit islamischer Kulturpolitik verschränkt war. Gated Communities für eine wohlhabende, religiös-konservative Klientel oder die Verdrängung von Alkohol aus dem Stadtbild bilden nur einige Beispiele. Das Stadterneuerungsprojekt betraf mit dem Taksim-Platz auch eines der zentralen Symbole der politischen Kämpfe der türkischen Gewerkschaftsbewegung, inklusive des Massakers vom 1. Mai 1977. Diesem Ereignis folgten seither regelmäßige Niederschlagungen gewerkschaftlicher Maikundgebungen auf dem Taksim. Ferner gehörte der blutige 1. Mai zum Vorspiel des Militärputsches am 12. September 1980. Dennoch gehört die Gewerkschaftsbewegung heute nicht zu den Kräften, die den Taksim-Widerstand initiierten. Warum? Zerschlagene Opposition. Die Zerschlagung der Opposition durch die Junta 1980 traf die organisierte politische Linke sowie die Gewerkschaftsbewegung besonders nachhaltig. Der Putsch brach jene Widerstände, die bis dahin der neoliberalen Wende in der Türkei im Weg gestanden hatten. Sie gewannen ihre alte Kampfstärke nie zurück. seither begrenzten gesellschaftliche Hindernissen den Gewerkschaftseintritt und es bestehen hohe Anforderungen für die Tariffähigkeit. Zudem setzt die Mehrheit der Gewerkschaftskonföderation wie die Türkis traditionell auf ein kooperatives Verhältnis zu Staat und Kapital oder unterhält wie Hakis organische Beziehungen zum politischen Islam. Der linke Zusammenschluss von Gewerkschaften DESK organisiert heute weniger als 100.000 Lohnarbeitende. Alle Konföderationen taten sich in den letzten Jahren sehr schwer damit, Initiativen von der Basis aufzunehmen. Dies hatte sich nicht zuletzt 2019 während des Widerstandes der Tekel-Beschäftigten gegen die Privatisierung des ehemals staatlichen Tabakkonzerns gezeigt. Unter Einbezug des informellen Sektors über 40% der türkischen Ökonomie ausmacht, liegt der gewerkschaftliche Organisationsgrad bei knapp über 9% der Beschäftigten. Mitte Juni 2013, auf dem Höhepunkt der Gezi-Proteste, riefen die DESK und einige kleinere Konföderationen zum Generalstreik auf. Etwa zeitgleich erklärte die Regierung, dass sie das Militär gegen Protestierende und Streikende einsetzen wolle. Nur einige 10.000 Mitglieder folgten dem Aufruf. In den 1960er und 70er Jahren war die Gewerkschaftsbewegung ein wichtiger Akteur gesellschaftlicher Widerstände gewesen. Sie hatte mit der damalig sozialdemokratisch-kemalischen CHP eine Politik nachholender Entwicklung für eine wohlfahrtsstaatliche kapitalistische Industriegesellschaft verfolgt. Der Putsch von 1980 markierte das Ende derartiger Versuche und den forcierten Übergang zum autoritären Neoliberalismus. Die türkische Wirtschaft sollte nun ihre Krise durch Exportorientierung lösen und dazu komparative Wettbewerbsvorteile nutzen. Letztere sollten in geringen Löhnen und deregulierten Arbeitsverhältnissen liegen. Für die Mehrheit der türkischen und kurdischen Bevölkerung hatte dies jedoch schon vor 1980 zum Alltag gehört. Während die konservative ANAP-Regierung in den 1980er Jahren eine rechtsliberale Privatisierungspolitik forcierte, bemühte sie sich zugleich um Zustimmung, indem sie zahlreiche informelle Siedlungen, Getche Kondo, legalisierte und so breiten Bevölkerungsschichten Teilhabe an den Wertzuwächsen des Immobiliensektors ermöglichte. ANAP und Wohlfahrtspartei. Während derartige Legalisierungen in der Regel auf klientelistischer Basis erfolgten, spielten persönliche und familiäre Netzwerke eine zentrale Rolle in der sozialen Absicherung. Der Topos konservativ-patriarchalen Familie stand ebenfalls im Zentrum der sich ausbreitenden islamistischen Ideologie. Von den frühen 1990er Jahren an konnte der politische Islam in Gestalt der Wohlfahrtspartei auf kommunaler Ebene Erfolge verzeichnen. Während die Wohlfahrtspartei gegen die großen türkischen Holdingunternehmen agierte, machten sich islamistische Stadtverwaltungen die Politik der Neoliberalisierung zu eigen, denn Privatisierung kommunaler Dienstleistungen versprachen neue geschäftliche Felder für lokale Unternehmen, die sich erkenntlich zeigten. So ließen sich Hilfsprogramme auf klientelistischer Basis finanzieren. Damit nährten nicht zuletzt Privatisierung den Mythos islamischer Wohltätigkeit. Neoliberalismus der Ökonomie, Klientelisierung des Zugangs zu sozialen Rechtsmitteln und Islamisierung der Wohlfahrt bedingten einander. Dem politischen Islam gelang es, eine Koalition von Verliererinnen und Gewinnerinnen der Neoliberalisierung zu schmieden, die durch die zahlreichen Wirtschaftskrisen gefestigt wurde. 2002 wurde die neu gegründete AKP in die Regierung gewählt, die die Traditionen von ANAP und Wohlfahrtspartei unter einem Dach vereinte. Sie verfolgte die neoliberale Strukturanpassungspolitik ihrer Vorgängerregierung weiter. Im günstigen Umfeld der 2000er Jahre führte diese Politik zu einem Zufluss ausländischer Investitionen, die von den Privatisierungen der Türkei angezogen wurden. Es entstanden religiös-konservative Neoliberalisierungsgewinnerinnen, die auch zu Trägerinnen von Gentrifizierungspolitik wurden. Bis etwa 2011 konnte sich die boomende Wirtschaft gegen die globale Krise behaupten. Zunehmend spielten damit staatliche Großprojekte eine Rolle. Der unmittelbare Regierungseinfluss auf Großprojekte, die den urbanen Raum strukturieren, erleichterte eine islamistische Kodierung der kapitalistischen Expansion. Darüber hinaus hatten türkische Unternehmen Versuche nach Alternativen zum fragil gewordenen Wachstum in der Türkei, die arabischen Staaten und ebenso den Balkan als Absatzraum, aber auch als Produktionsstandort entdeckt. Mittels einer sogenannten neo-osmanischen Außenpolitik begann die AKP diese Expansion zu flankieren. Die Türkei bedeutete Osmanismus, eine islamistische Umkodierung der türkischen nationalen Erzählung durch Zurückdrängung der republikanischen und Betonung der osmanischen Elemente. Vor allem europäische und US-amerikanische Eliten sahen im türkischen Weg eine gelungene Verknüpfung von marktwirtschaftlichem Fortschritt und demokratischer Öffnung. Eine Türkei, die ihr osmanisches Erbe nutzt, um als regionale Führungsmacht den Wandel in der Region zu begleiten, schien ihnen attraktiv. Insofern die AKP-Regierung ihre außenpolitischen Ansprüche auf Basis des innenpolitisch umstrittenen neo-osmanischen Projektes formulierte, gab es jedoch innerhalb der Türkei erhebliche Widerstände. Dies zeigte sich in besonders dramatischer Weise auf dem Feld der Syrien-Politik, wo die türkische Regierung einen erheblichen Anteil daran hatte, die Revolte gegen das Assad-Regime zu einem konfessionsgeladenen innerstaatlichen Krieg zu transformieren. Dieser außenpolitische Eingriff verschärfte ebenfalls tradierte konfessionelle Konflikte zwischen sunnitischer Mehrheit und alevitischer Minderheit in der Türkei. Es besteht ebenfalls ein Zusammenhang zur Gize-Revolte. Die Neuordnung des urbanen Raumes ist dezidiert sunnitisch. So wurde im Mai 2013 die im Bau befindliche dritte Bosporusbrücke nach Sultan Yavuz Selim benannt, der 1514 Massaker an der alevitischen Bevölkerungsminderheit befohlen hatte. Kampf im Machtblock. Mit der brutalen Räumung des Protestcamps gegen die Umwandlung des Gezi-Parks in eine Shopping-Mall von der Gestalt einer osmanischen Kaserne war ein Ereignis mit außerordentlich symbolischer Aussagekraft eingetreten. Es repräsentiert die kapitalistische Rationalisierung des Raumes, islamische Kulturpolitik, Despotismus, die ökologische Frage, umstrittenen Regionalmachtanspruch und die sich verschärfende Diskriminierung der alevitischen Minderheit. Auch deshalb konnten sich die Proteste zu einer beinahe landesweiten Revolte ausweiten, in der Räume mit hohem proletarisierten alevitischen Bevölkerungsanteil einige Schwerpunkte bildeten. Eine bleibende Leistung der Protestbewegung bildet die Offenlegung des Zusammenhangs von Neoliberalismus, Autoritarismus und Islamismus sowie die Demaskierung der Erzählung von Demokratisierungsprojekt der AKP. Während diese die Repressionsapparate des alten Entwicklungsstaates nicht abschaffte, sondern umbaute und sich aneignete, demontierte sie in Kontinuität zur Militärjunta jene Staatsapparate und Gruppen, die seit den 1960er Jahren Träger einer sozialdemokratisch bis antikapitalistischen Rationalität gewesen waren. Dazu gehörte auch die Gewerkschaftsbewegung. Sicher war die Gezi-Revolte kein primär gewerkschaftlicher Kampf. Umgekehrt konnte sich die Revolte auch aufgrund der Schwäche der Gewerkschaftsbewegung nicht weiter verbreitern. So bleibt der gegenwärtige Richtungskampf in der Türkei, der sich nicht zufällig an der den Großprojekten inhärenten Korruption entlädt, möglicherweise ein Kampf innerhalb des Machtblocks. In diesem bemüht sich vor allem die Gülen-Bewegung um Beteiligung an Bündnissen, die versuchen, den kriselnden türkischen Neoliberalismus auf eine neue, expansive Grundlage zu stellen. Wirtschaftspolitisch könnte das weg vom Immobilien- und konsumbasierten Wachstum führen und hin zu einer stärkeren Technologieorientierung. Die Bereitschaft der Gülen-Bewegung, die von der Protestbewegung artikulierte Kritik zu instrumentalisieren, sollte jedenfalls nicht unterschätzt werden. Das war der linke Medienspiegel im Mai. Wir haben versucht, euch etwas zu informieren mit unterschiedlichen Artikeln zu Nazi-Hools, die sich versuchen, an den Erfolgen der Nazis in der Ukraine ein Vorbild zu nehmen, euch über die Nazi-Parteien, die Chancen sich bei der EU-Wahl ausrechnen, über den NSU und über merkwürdige Überwachungsmethoden des Brandenburger Verfassungsschutzes und abschließend noch einen Artikel zu den Gezi-Protesten in der Türkei. Das war's vom linken Medienspiegel. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogsport.de Und wir hören uns wieder am zweiten Donnerstag bzw. Freitag im Juni. Tschüss.